Angst. Warum sieht mich der da so misstrauisch an? Hat der Angst vor mir? Warum hat der da wohl Angst vor mir? Glaubt er, ich will ihm was tun? Warum glaubt der da, ich will ihm was tun? Ich tue doch keinem was. Ich tue keinem was, außer es will einer mir was tun. Wenn der also glaubt, ich will ihm was tun, dann nur, weil er weiß, ich tue jedem was, der mir was tut. Also will der mir was tun. Da gehe ich wohl besser gleich hin und hau ihm eins in die Fresse, damit er mir nichts tun kann. Aus! Seine Faust war schneller als meine. Jetzt liege ich da. Aber ich hab's ja gleich gewusst, dass der mir was tun will. Noch einmal Angst. Wir sind ein friedliches Land und greifen niemanden an, es sei denn, wir würden angegriffen. Wer nicht vorhat, uns anzugreifen, braucht keinerlei Angst vor uns zu haben. Wer sich vor uns zu schützen versucht, beweist dadurch, dass er Angst vor uns hat. Wer vor uns Angst hat, beweist dadurch, dass er vorhat, uns anzugreifen. Also ist doch klar, dass wir jeden angreifen müssen, der Verteidigungsmaßnahmen vorbereitet. Sieben, fünf, zwei.

dachte der Polizeichef, dass sie zu gefährlich waren, um am Leben gelassen zu werden, selbst in den tiefsten Kerkern. Seine Treue zum König verlangte, dass er diese Rädelsführer töten ließ, obwohl er eine große Abneigung gegen Blutvergießen hatte. Er tat es auch nicht selbst, sondern befahl seinen treuesten Polizisten, es zu tun. Diese Polizisten, die gewohnt waren, Befehlen zu gehorchen, stellten seine Entscheidung nicht in Frage. Sie taten einfach ihre Pflicht. Es ist leicht zu erraten, was als nächstes passierte. Der Polizeichef fürchtete, dass die Leute, die sich gegen den König stellten, sich in den Nachbarländern versammeln, eine Armee aufstellen und zurückkommen würden, um das Land zu erobern und den König abzusetzen. Also wurden noch mehr Steuergelder dazu verwendet, die Armee zu verstärken und Waffen zu kaufen und Geheimagenten anzustellen, die die Nachbarländer ausspionierten. Und natürlich begann man sich in den Nachbarländern zu fürchten und bereitete sich darauf vor, sich zu verteidigen. Und eines Tages blieb dem netten jungen König nichts übrig, als seinen Nachbarn den Krieg zu erklären. Und dem treuen Polizeichef blieb nichts übrig, als die Armee in die Schlacht zu führen. Und all den jungen Männern, die erzogen worden waren, anderen gegenüber tolerant und respektvoll zu sein, blieb nichts übrig, als ihre Gewehre zu nehmen und über die Grenze zu marschieren und auf die jungen Männer der anderen Seite zu schießen, bevor die anderen auf sie schossen. Ein Mann hatte einen Sklaven, der musste für ihn alle Arbeiten tun. Der Sklave wusch den Mann, kämmte ihn, schnitt ihm das Essen klein und steckte es ihm in den Mund. Der Sklave schrieb dem Mann seine Briefe, putzte ihm die Schuhe, flickte ihm die Socken, hackte ihm das Holz und heizte ihm den Ofen ein. Wenn der Mann beim Spazierengehen Himbeeren sah, musste der Sklave sie pflücken und ihm in den Mund stecken. Damit der Sklave nicht davonlief, hielt der Mann ihn immer an einer Kette fest. Tag und Nacht musste er ihn festhalten und mit sich herumschleppen, sonst wäre der Sklave davongelaufen. In der anderen Hand hielt der Mann immer eine Peitsche. Denn wenn der Sklave an der Kette zog und zerrte, dann musste der Mann ihn auspeitschen. Wenn ihm dann die Arme schmerzten und er ganz erschöpft vom Auspeitschen war, fluchte er auf den Sklaven und auf die Kette und überhaupt auf alles. Manchmal träumte er heimlich von den Zeiten, als er noch jung gewesen war und noch keinen Sklaven gehabt hatte. Damals konnte er noch frei durch die Wälder schweifen und Himbeeren pflücken, ohne dieses ständige Zerren an der Kette. Jetzt konnte er nicht einmal allein aufs Klo gehen, erstens, weil der Sklave sonst weggerannt wäre, und zweitens, wer hätte ihm sonst den Hintern abgewischt? Er selbst hatte ja gar keine Hand dazu frei. Einmal, als er so fluchte, sagte einer zu ihm, »Na gut, wenn es so schrecklich ist, warum lässt du den Sklaven dann nicht frei?« »Ja«, sagte der Mann, »damit er mich umbringt.« Aber heimlich träumte der Mann von der Freiheit. Und der Sklave, träumte der auch von der Freiheit? Nein, an die Freiheit glaubte der schon längst nicht mehr. Er träumte nur noch davon, selber der Herr zu sein und den Mann an der Kette zu führen und auszupeitschen und sich von ihm den Hintern abwischen zu lassen. Davon träumte er. war Nachttaxi. Mit Texten von Martin Auer und Musik von Foot Village, Sound The Encounter, Rebecca Foon, A Magnifique Band Dos Homes Sin Miedo, Lonnie Donegan, Debo Band und Aufnahmen von Kurzwellensendern, die kodierte Nachrichten an Agenten übermitteln, gesammelt vom Conet Project. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoiree.